Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ohrensausen, dem Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Susanne Dreisbach, Matthias Felsmann und Jörg-Peter Urbach. Deutschland im späten 20. Jahrhundert. Ein eiserner Vorhang zieht sich von Nord nach Süd durch das Land. 1378 Kilometer lang und schwer befestigt. Diese Grenze trennt die beiden deutschen Staaten, die unterschiedlichen politischen Systemen angehören und sich an der neuralgischen Nahtstelle des Kalten Krieges gegenüberstehen. Am deutlichsten wird die Lage in Berlin, der geteilten Stadt, in der sich diese Grenze in Form einer Mauer manifestiert. Knapp 168 Kilometer lang und fast 4 Meter hoch war sie die deutlichste Ausprägung des Eisernen Vorhangs und ein unübersehbares Symbol der Trennung zwischen Ost und West. Sie wurde ab dem 13. August 1961 gebaut und fiel am 9. November 1989. Dies ist ihre Geschichte. Ihr Völker dieser Welt, schaut auf diese Stadt. Deutschland, 8. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorüber. In den total zerstörten Städten Deutschlands beginnt der Wiederaufbau. Das Land ist besetzt und wird in 4 Besatzungszonen unterteilt. Die Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion bestimmen das Bild. Berlin wird 4 Mächtestadt. Die Kontrolle über die Stadt obliegt der alliierten Kommandantur, in der die Vertreter der 4 Besatzungsmächte regelmäßig zusammentreffen. Doch die Zusammenarbeit gestaltet sich als schwierig. Erste Spannungen zwischen Ost und West werden sichtbar und im Juni 1948 ziehen die Sowjets aus der Kommandantur aus. Kurz darauf kommt es infolge der Währungsreform in den Westzonen zu einer Blockade Berlins durch die Sowjetunion. Das Ziel Moskaus besteht darin, die 3 Westmächte aus der Stadt zu vertreiben und Berlin für das sowjetische Territorium zu sichern. Die 2,2 Millionen Einwohner Berlins werden zu diesem Zweck praktisch als Geiseln genommen. Doch der Plan scheitert, da sich die USA und Großbritannien auf die Errichtung einer Luftbrücke verständigen, die die Stadt mit dem Lebensnotwendigsten versorgt. Bürgermeister Ernst Reuter: Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt! Mitte 1949 wurde die Blockade aufgrund ihrer Wirkungslosigkeit aufgehoben. 17. Juni 1953. Volksaufstand. Am 7. Oktober 1949 wird die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Die Sowjets reagieren damit auf die Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 in den 3 westlichen Besatzungszonen. Ab sofort existieren 2 deutsche Staaten nebeneinander, die sich nicht nur in ihren politischen Ausrichtungen, sondern kurz darauf auch massiv in ihrer Wirtschaftskraft unterscheiden. Denn während die DDR auf die staatlich gelenkte Planwirtschaft setzt, realisiert der Westen die soziale Marktwirtschaft mit durchschlagendem Erfolg. Unter Bundeskanzler Konrad Adenauer führt das einsetzende Wirtschaftswunder zu anhaltend hohen Wachstumsraten, Vollbeschäftigung und breit angelegtem Wohlstand. In der DDR sieht die Situation hingegen vollkommen anders aus. Unter dem Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht wurde die Gesellschaft nach Vorbild der UdSSR umgestaltet. Die Herstellung von Lebensmitteln und Konsumgütern für den täglichen Gebrauch wird vernachlässigt. Entsprechend stark entwickelt sich die Abwanderungsbewegung in die Bundesrepublik. Das Zentralkomitee der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, begegnet dieser Entwicklung mit einer Normerhöhung, die sich mit den Worten »Mehr Arbeit für weniger Lohn« zusammenfassen lässt. In der Folge kommt es erst zu Streiks und am 17. Juni 1953 zu schweren Unruhen, die sich schnell ausdehnen. Die sowjetischen Behörden verhängen den Ausnahmezustand und schlagen die Unruhen gewaltsam nieder. Dabei sind über 50 Todesopfer zu beklagen. In West-Berlin aber geht das Leben seinen gewohnten Gang. Der Impuls einer geordneten Wirtschaft ist überall zu spüren. 13. August 1961. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Im Jahr 1961 sind bereits rund 3,5 Millionen Einwohner der DDR und umliegender Ostblockstaaten in die Bundesrepublik geflüchtet. Die Grenze selbst ist zwar befestigt, doch die 45 Kilometer lange Sektorengrenze zwischen dem West- und dem Ostteil Berlins ist kaum zu kontrollieren. Ein Schlupfloch. Noch im Juni 1961 antwortete Walter Ulbricht auf die Frage einer Journalistin zur Republikgrenze: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Doch genau dies war seine Absicht. Und am 13. August 1961 wird der Westsektor in einer zuvor nicht gekannten Weise abgeriegelt. U- und S-Bahnlinien werden gekappt, Straßen zerschnitten, Zäune gezogen und Hauseingänge zugemauert. Erst danach beginnt der eigentliche Mauerbau. Die Entwicklung führt zu einem erneuten Anstieg bei den Fluchtversuchen, von denen viele glücken. Berühmt wurde das Bild eines jungen Volksarmisten, der beim Sprung über den Stacheldraht seine Maschinenpistole abstreifte. Obwohl die Westalliierten über die Planung drastischer Maßnahmen zur Abriegelung von West-Berlin informiert waren, werden sie vom konkreten Zeitpunkt offenbar überrascht. Bundeskanzler Konrad Adenauer ruft noch am gleichen Tag die Bevölkerung zu Ruhe und Besonnenheit auf. Der regierende Bürgermeister Willy Brandt protestiert, ist aber machtlos, woran auch eine von ihm angeführte Demonstration mit 300.000 West-Berlinern nichts ändert. Zu einer gefährlichen Situation kommt es am 27. Oktober 1961 am Checkpoint Charlie auf der Friedrichstraße, als sich Kampfpanzer der amerikanischen und sowjetischen Armee am Grenzstrich drohend gegenüberstehen. Doch beide Seiten wollen um Berlin ganz offensichtlich keinen Atomkrieg riskieren. Die Solidarität, insbesondere von US-amerikanischer Seite, ist aber groß. Als im Juni 1963 Präsident John F. Kennedy, der im Vorjahr die Kuba-Krise glücklich überstanden hatte, die geteilte Stadt besucht, spricht er jenen berühmten Satz, der die Freiheit der Stadt betont. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Todesstreifen, Minenfelder und Selbstschussanlagen. Die Mauer wird in der Ostpropaganda zwar als antifaschistischer Schutzwall gepriesen, richtet sich aber in erster Linie gegen die eigene Bevölkerung. Es geht nicht darum, einer Invasion vorzubeugen, sondern darum, einen unaufhörlichen Exodus zu beenden. Entsprechend ähnelt das Resultat einer Gefängnismauer. Die DDR-Führung hatte einen Todesstreifen eingerichtet, mit Hundelaufanlagen, Wachtürmen, Panzersperren und Stacheldraht. Täglich penibel geharkte Sandstreifen machen jede Fußspur sichtbar. Nachts ist der Todesstreifen hell erleuchtet. Die Mauer selbst besteht aus Fertigbetonteilen, die ansonsten in der Landwirtschaft Verwendung finden. Die Anordnung der Grenzanlagen ist streng geheim. Es macht sich schon verdächtig, wer zu viel Interesse für die Anlage zeigt. Der Betrieb ist extrem kostspielig. 400 Millionen Ostmark wurden aufgewandt, um zwischen 1961 und 64 Aufbau und Betrieb der Berliner Mauer zu sichern. Noch größer ist der humanitäre Preis, den allerdings allein die Bevölkerung zu tragen hat. Die Mauer zerschneidet nicht nur eine Stadt, sondern auch Freundschaften, Ehen und ganze Familien. Die Errichtung der Mauer provoziert Fluchtgedanken. Zahlreiche Menschen wollen dem Unrechtsstaat DDR entfliehen, in der eine freie Meinung nicht gewünscht ist. Das SED-System scheut sich nicht, auf seine eigenen Bürger schießen zu lassen. Ein Schießbefehl wird erlassen, dem im Laufe der Jahrzehnte weit über 100 Menschen zum Opfer fallen. Die Mauer ist über Jahrzehnte hinweg ein tödliches Monument, das kaum zu überwinden und wie für die Ewigkeit geschaffen schien. Tatsächlich behauptet Ulbrichts Nachfolger Erich Honecker, der am Mauerbau aktiv beteiligt gewesen war, noch im Januar 1989, es werde die Mauer noch in 50 oder 100 Jahren geben. Doch da waren es bis zum Mauerfall keine 300 Tage mehr. Alles zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls finden Sie unter wissen.de/Mauerfall. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.